بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، gestern waren wir stehen geblieben bei der Gebetswaschung und heute kommen wir zu einem weiteren Punkt, der zu den Bedingungen und Voraussetzungen des Gebetes gehört, also zu den Angelegenheiten, die noch vor Eintritt in das Gebet vorhanden sein müssen. Dazu gehört der Eintritt der Gebetszeit. Und der Eintritt der Gebetszeit wird durch den Gebetsruf bekannt gegeben, und deswegen reden wir nun über den Gebetsruf und schauen uns an, welche Auswirkungen Al-Adhan, der Gebetsruf, auf das Herz desjenigen hat, der sich vorbereitet auf das Gebet. Der Gebetsruf besteht aus bestimmten Sätzen, die zu jeder Gebetszeit wiederholt werden. Dabei ist es wünschenswert, dass der Zuhörer des Adhans, dass der Zuhörer diese Sätze nachspricht. Der Prophet sagt: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. Wenn der Gebetsrufer sagt الله أكبر الله أكبر, so dann jener von euch sagt الله أكبر الله أكبر. Wenn er dann أشهد أن لا إله إلا الله sagt, أشهد أن لا إله إلا الله erwidert, wenn er أشهد أن محمد رسول الله sagt, sagt er أشهد أن محمد رسول الله. Wenn er حي على الصلاة sagt, sagt er لا حول ولا قوة إلا بالله. Wenn er حي على الفلاح sagt, sagt er لا حول ولا قوة إلا بالله. Wenn er الله أكبر الله أكبر sagt, sagt er الله أكبر الله أكبر. Wenn er لا إله إلا الله sagt, sagt er لا إله إلا الله. Aus seinem Herzen heraus gelangt er ins Paradies. Das heißt, das ist eine Brücke ins Paradies, indem man den Gebetsruf erwidert und wiederholt. Das, was der Muadzin sagt, sagt man ihm nach. Aber wir sehen hier in diesem Hadith, dass bei zwei Sätzen man nicht genau dasselbe sagt wie der Muadzin, sondern etwas anderes, und zwar bei Hayya ala salah und bei Hayya ala al-falah. Und zwar soll dann der Zuhörer sagen, La hawla wa la quwwata illa billah. Und das hat natürlich einen Grund, dass der Zuhörer La hawla wa la quwwata illa billah sagt. Und wenn der Zuhörer diesen Grund kennt und wenn er ihn versteht, wird sein Herz sanfter, demütiger und kann sich dann auch vorbereiten für den Beginn des Gebets. Um das zu erklären, schauen wir uns die sogenannte Hawqalah an. Und Al-Hawqalah ist dieser Satz, La hawla wa la quwwata illa billah. Es gibt immer diese Zusammenfassungen dieser Sätze in einzelnen Ausdrücken wie Basmala, wie Isti'adha und so weiter. Und dies ist auch Al-Hawqala. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, La hawla wa la quwwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah. La hawla wa la quwwata illa billah ist ein Schatz der Schätze des Paradieses. Und er sagte alaihi salatu wassalam, Ala adulluka ala kalimatin min tahtil arshi, min kanzil jannah, taqulu, La hawla wa la quwwata illa billah, yaqulu Allahu, Aslama abdi wastaslam. Soll ich dir nicht ein Wort zeigen, das sich unterhalb des Thrones befindet und zu den Schätzen des Paradieses gehört? Zu sagen, La hawla wa la quwwata illa billah. So sagt Allah hierauf, mein Diener hat den Islam angenommen und er hat sich ergeben. In einem anderen Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ فَأُرِيتُ إِبْرَاهِيمِ فَقَالَ يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَا مَعَكَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ فَرَحَّبَ بِي وَسَهَّلَ ثُمَّ قَالَ مُرْ أُمَّتَكَ فَلْتُكْثِرْ مِنْ غِرَاسِ الْجَنَّةِ فَإِنَّ تُرْبَتَهَا طَيِّبَةٌ وَأَرْضُهَا وَاسِعَةٌ فَقُلْتُ وَمَا غِرَاسُ الْجَنَّةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, als ich zum Himmel stieg, in der Himmelsreise, traf ich Ibrahim. Er sagte, O Jibril, wer ist das, der mit dir ist? Er sagte, Muhammad. So hieß er mich willkommen und sagte, Befehle deiner Gemeinde, also Ummah, viel von den Pflanzen des Paradieses einzupflanzen. Ich sagte, was sind die Pflanzen des Paradieses? Er sagte, La hawla wa la quwwata illa billah. Das heißt, jedes Mal, wenn du La hawla wa la quwwata illa billah sagst, pflanzt Allah subhanahu wa ta'ala dir in deinem Paradiesgarten eine Pflanze ein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch zu einem Gefährten, Ala adulluka ala babin min abwabil jannah? Qultu bala. Qala, La hawla wa la quwwata illa billah. Soll ich dir nicht ein Tor von den Toren des Paradieses zeigen? Er sagte, doch. Er sagte, alayhi salatu wassalam, La hawla wa la quwwata illa billah. Das heißt, diejenigen, die sehr oft La hawla wa la quwwata illa billah sagen, werden bi'idhnillahi jalla wa ala durch dieses Tor gelangen. Und deswegen sollte ein Muslim sehr oft diesen Gedenkspruch sagen und wiederholen. Diese Überlieferung verdeutlichen den großen Wert dieses Gedenkspruchs und ein Muslim sollte daher stets diesen Gedenkspruch aussprechen, auch außerhalb des Gebetsrufs. Also nicht nur im Gebetsruf, sondern allgemein am Tage sollte der Muslim sehr oft La hawla wa la quwwata illa billah wiederholen. Denn dieser Gedenkspruch deutet auf die Abhängigkeit des Dieners von seinem Herrn hin. So sagt sich der Diener von jeglicher Macht und jeglicher Kraft los und bestätigt die vollkommene Macht und die vollkommene Kraft seinem Herrn. Und diese Erkenntnis ist eine wahrlich folgenreiche Kenntnis für das Leben eines Muslims. Ibn Abbas radiallahu anhu erklärte die Bedeutung dieses Gedenkspruchs, als er sagte, also die Bedeutung, wir besitzen keine Macht, um das Gute zu tun, außer durch Allah. Und wir besitzen keine Kraft, die Sünden zu meiden, außer durch Allah. Das heißt, La hawla wa la quwwata illa billah. Das heißt, wir besitzen keine Macht und keine Kraft, außer durch Allah. Was bedeutet das? Ibn Abbas sagte, wir besitzen keine Macht, das Gute zu tun, außer durch die Hilfe Allahs. Und wir besitzen keine Kraft, die Sünden zu meiden, außer durch die Hilfe Allahs. Denn der Mensch lebt entweder, um eine gute Tat umzusetzen, ein Befehl Allahs Azza wa Jal umzusetzen, oder ein Verbot Allahs zu meiden. Das ist deine Aufgabe in deinem Leben. Entweder Befehle umsetzen oder Verbote meiden. Also Gebote umsetzen oder Verbote meiden. In beiden Fällen brauchst du Kraft von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn alleine kommst du nicht zu dieser Stufe der Gottesfurcht, dass du diese Taten umsetzt. Und daraus können wir schließen, dass dieser Gedenkspruch darauf hinweist, dass der Mensch ohne die Hilfe Allahs den Weg zu Allahs Zufriedenheit und zu Allahs Gnade und Vergebung nicht beschreiten kann. Also ohne die Hilfe Allahs. Diese Bedeutung vergegenwärtigt sich derjenige, der nun den Gebetsruf zuhört. Wenn du hörst, Hayya ala salah, denkt der Muslim daran, dieses Gebet, Hayya ala salah, bedeutet, kommt zum Gebet. Wenn der Muslim dies nun hört, muss er sich daran erinnern, ohne die Hilfe Allahs könnte ich gar nicht zum Gebet kommen. Und dann hört er, Hayya ala al-Falah, kommt zum Erfolg, und da erinnert er sich noch einmal, ohne die Hilfe Allahs könnte ich gar nicht zum Erfolg kommen. Und deswegen, wenn er sagt, Hayya ala al-Salah, sagst du, O Allah, bitte hilf mir. Das heißt, O Allah, ohne dich könnte ich das überhaupt nicht schaffen, diesen Gebetsruf auch nach diesem Gebetsruf nachzufolgen und das Gebet dann auch zu verrichten. Und deswegen sagt der Muslim, La hawla wa la quwwata illa billah. Wenn du also La hawla wa la quwwata illa billah in diesem Moment sagst, dann erklärst du hiermit, dass du abhängig bist von Allah, dass du zu schwach bist, alleine Allah anzubeten, ohne die Hilfe Allahs. Na. Es gibt also außer dem Gebetsruf auch keinen anderen passenden Zeitraum, wo man das sagen kann. Also man kann es immer sagen, zu jedem Anlass. La hawla wa la quwwata illa billah kann man zu jedem Anlass sagen, genau. Aber hier in diesem Gebetsruf ist die Sunna, das nach Hayya ala al-Salah und nach Hayya ala al-Falah zu sagen. Wenn der Mensch nun dieses sagt, La hawla wa la quwwata illa billah, welches Gefühl muss er nun empfinden? Er muss das Gefühl der Rettung empfinden. Er muss sich so fühlen, als ob er kurz vor einer Schlucht wäre und er wäre hinuntergefallen, aber kurz vor dem Fall fängt ihn noch jemand und er rettet ihn. Was für ein Gefühl hat man da? Der Puls schlägt, na? Dankbarkeit, aber mehr als diese Dankbarkeit, dieses Gefühl der Rettung. Na. Dass man machtlos ist eigentlich. Genau, dass man machtlos ist. Und das führt dazu, dass der Mensch das Gebet liebt. Das führt dazu, dass der Mensch das Gebet liebt, denn er weiß, eigentlich hätte Allah Azza wa Jal mich auch irreleiten lassen können. Eigentlich hätte Allah Azza wa Jal mich auch lassen können, so dass ich nicht bete, wie es die Mehrheit der Menschen auf dieser Welt macht. Ich meine, diejenigen, die beten, sind ja die wenigsten. Diejenigen, die an Allah einzig und allein glauben, sind die wenigsten. Allah Azza wa Jal hat nun dich gerade auserwählt von 6 bzw. 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt und du hast nun diese Ehre, ohne dass du irgendetwas bezahlt hast, ohne dass du irgendetwas geleistet hast. Ganz im Gegenteil, du sündigst noch und du weißt ganz genau, dass Allah dich hört und dich sieht. Da fühlt dieser Mensch Demut. Dann fühlt dieser Mensch Demut. Demut, also er schämt sich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt dann dieses, wie in diesem Beispiel, wenn er gefragt wird, und wie geht es dir, nachdem er gerettet wird, dann wird er es aussprechen und die Last, man spürt, dass die Last von ihm weg ist. Er sagt, ich bin gerettet. Er sagt nicht einfach, oh, ich bin gerettet. Einfach ganz normal. Nein, sondern er empfindet, es gab eine Last. Er wäre fast gestorben, wenn er hingefallen wäre, oder wäre querschnittsgelähmt. Allahu a'lam, was mit ihm passiert wäre, wenn er hinuntergestürzt wäre. Aber man merkt, die Last ist nun weg von ihm. Und genauso musst du dieses La hawla wa la quwwata illa billah spüren. Dass du sagst, La hawla wa la quwwata illa billah. Das heißt, wenn Allah mich jetzt nicht gerettet hätte, ich wäre in der Hölle. Und wenn jemand so dem Adhan zuhört, dann wird sein Herz natürlich vorbereitet sein für das Gebet. Aber wenn wir einfach den Adhan hören, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wie viel war das Spiel und haben die gewonnen? Allahu Akbar, Allahu Akbar, gehst du nachher noch raus? Oder, dann können wir nicht auch verlangen von unserem Herzen, dass es bereit ist fürs Gebet. Du musst dir diesen Gebetsruf anhören und du sollst die Wörter, die der Muadhin, der Gebetsrufer, ausspricht, wiederholen, und besonders bei La Hawla wa La Quwwata Illa Billah sollst du diese Gnade spüren, diese Errettung spüren, dass Allah Azza wa Jalla dich gerettet hat vor dem ewigen Höllenfeuer. Denn derjenige, der nicht betet, der grundsätzlich nicht betet, der betet keine Rak'a in seinem Leben, ist kein Muslim. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer das Gebet unterlässt, ist ein Kafir, also ist ein Nicht-Muslim, ist nicht mehr ein gläubiger Mensch. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala hat dich vor diesem Unglauben gerettet. Und er hat dich zu den Gläubigen gebracht, dass du betest. Und wenn ich diese Errettung spüre, wird mein Herz auch Demut empfinden. Und die Gaben Allahs, die zur Rechtleitung der Menschen führen, sind unzählig. Und das sollte man auch verspüren. Darüber sollte man nachdenken. Ich sagte bereits, Al-Khushu' hat viel mit Nachdenken zu tun. Wer nicht nachdenkt, wird keine Demut empfinden. Du musst überlegen. Du musst nachdenken. Du musst innehalten. Du musst verstehen. Wenn du das nicht tust, sondern aus Routine betest, wirst du auch das Gebet nicht schmecken, nicht kosten, nicht spüren. Denn die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala, die zur Rechtleitung führen, sind unzählig. Einmal, dass Allah azza wa jalla dich selbst rechtgeleitet hat. Dass du selbst, dein Verstand so weit gekommen ist, dass du bestätigst, es gibt nur einen Gott auf dieser Welt. Das ist unser Schöpfer. Und nur er hat es verdient, angebetet zu werden. Kein anderer. Und ich folge dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und ahme ihm nach in seiner Art und Weise, wie er gelebt hat, wie er gebetet hat, wie er Allah gedient hat. Das ist eine Rechtleitung, eine Gabe für dich, die du selbst und die du selbst verrichtest, dieser Glaube. Aber Allah jalla jalaluhu hat nicht nur dir die Gabe gegeben, die du selbst verrichtest. Nein, Allah Jalla wa Ala hat andere Menschen dazu gebracht, einiges zu tun, damit du am Ende auch Allah Azza wa Jalla anbeten kannst. Was heißt das? Zum Beispiel diese Moschee hier. Hast du diese Moschee gebaut? Hast du diese Moschee errichtet? Nein. Dieser Teppich, diese Wand, dieses Licht, all das, was du hier findest, hast du das hergebracht? Du bist einfach hergekommen, hast ein Haus Allahs vorgefunden. Ist das keine Gabe Allah subhanahu wa ta'ala? Stell dir vor, Allah azza wa jal hätte dich irgendwo hingeschickt, wo es gar keine Moschee gibt. Wie willst du Allah anbeten? Ich kann es daheim machen. Aber da wirst du schwach werden. Wie willst du die 27-fache Belohnung für das Gemeinschaftsgebet bekommen, ohne eine Moschee? Das heißt, Allah Azza wa Jal, und das ist der Name, das ist also die Bedeutung des Namens, der Feinfühlige, Al-Latif. Al-Latifu Subhanahu wa Ta'ala, er ist mit dir feinfühlig und er ist für dich feinfühlig. Der Unterschied zwischen beiden, Latifun bi ibadihi und Latifun li ibadihi, also er ist feinfühlig mit seinen Dienern. Bi-ibadi, und er ist feinfühlig li-ibadi, also für seine Diener. Das heißt, mit dir feinfühlig, mit dir gnädig, mit dir barmherzig, bedeutet, er hat dich zum Islamrecht geleitet. Er hat dich zu Sunna-Recht geleitet. Das machst du. Du betest, du fastest, du liest den Koran. Aber die Rechtleitung oder die Gnade, die Feinfühligkeit für dich sind Sachen, die nicht du umsetzt, sondern andere, aber von denen du profitierst. Wie zum Beispiel, dass Allah Menschen erschuf, die diese Moschee gebaut haben, beziehungsweise errichtet haben. oder dass du den Koran in deiner Hand halten kannst. Irgendjemand hat den Koran gedruckt, irgendjemand hat die Papiere geholt, irgendjemand hat gearbeitet und du am Ende bekommst den Koran. Umso mehr sogar die Gabe Allahs Azza wa Jalla, wenn du das Ganze dann nochmal auf Deutsch, die Übersetzung findest. Irgendjemand arbeitete jahrelang an der Übersetzung, damit du ganz leicht und einfach mal Al-Quran auf Deutsch verstehen kannst. Das ist die Gabe und die Feinfühligkeit Allahs für dich. Denn er hat andere recht geleitet, sodass du von ihrer Arbeit profitierst. Wenn der Muslim nun dieses Hayya ala Salah hört und Hayya ala al-Falah und er sagt, la hawla wa la quwwata illa billah, dann muss er über diese Sachen denken. Und wichtig, liebe Geschwister, im Gebet ist, denke bei jedem Gebet, bei jedem Adhan über eine neue Angelegenheit. Das heißt, das ist nicht immer das Gleiche, Nein. Heute zum Beispiel höre ich mir den Adhan an. Hayya ala salah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ich bin in der Moschee. Allah hat mich recht geleitet, hierher zu kommen. Allah subhanahu wa ta'ala hat andere Menschen dazu veranlasst, dass sie diese Moschee errichten. An einem anderen Tag. Hayya ala salah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ich bin gesund, ich war beim Arzt. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Arzt veranlasst, dass er Medizin studiert und dass er die Praxis aufmacht und dass er die Medikamente holt und so weiter und so fort. Und so viele Leute in der arbeiten, damit sie die Krankenkasse bezahlen, damit ich dann nicht bezahlen muss und so weiter. La hawla wa la quwwata illa billah. Ohne die Kraft und die Macht Allahs könnte ich nicht diese Gesundheit bekommen. Ein anderes Mal denkst du über die Nahrung, über das Wissen, über die Sicherheit und so weiter und so fort. Es gibt unzählige Gaben Allahs, tabaraka wa ta'ala. Und du sollst bei jedem Gebetsruf, bei jedem Adhan über diese Gaben nachdenken. Und deswegen ist der Adhan eine Chance, nachdenklich zu sein. Und wenn der Muslim richtig nachdenkt, überlegt, dann wird er sehen, Allah Azza wa Jalla hat mich überflutet mit Gaben. Ich kann sie nicht zählen. Ich kann sie nicht messen. Aber ich weiß, ich habe sie nicht verdient. Das ist sicher. Ich bin ein Sündiger. Ich bin jemand, der undankbar ist, egal wie viel ich auch tue. Aber die Gnade Allahs ist so groß, dass Allah subhanahu wa ta'ala immer wieder mir diese Gaben gibt. Das bedeutet, la hawla wa la quwwata illa billah. Ein weiterer Punkt beim Adhan, über den man denken muss, während man den Gebetsruf hört, ist, dass der Muslim, und hier noch einmal zeigt sich, wie wachsam der Muslim ist, wie sehr er überlegt, und zwar, wenn der Muslim diesen Ruf hört, erinnert er sich, es gibt noch einen Ruf. Es wird noch einen Ruf geben, und zwar der Ruf Yawmul Qiyam. Allah Azza wa Jal sagte, يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ. Am Tag, da sie den Schrei in Wahrheit hören werden, das ist der Tag des Herauskommens. Das heißt, der Muslim, wenn er diesen Adhan hört, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dann stellt er sich vor, wie werde ich sein, wenn ich zur Versammlung, Al-Hashr, zur Abrechnung vor Allah subhanahu wa ta'ala gerufen werde. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, über diesen Tag der Auferstehung, dass sich der Mensch an diesem Tag wünscht, sich loszusprechen und loszusagen von allen Freunden, Bekannten, Familien, Verwandten. Er würde alle in die Hölle schmeißen, nur damit er selbst nicht in die Hölle kommt. Er würde seinen eigenen Vater in die Hölle schmeißen, seine eigene Mutter, seine Ehefrau, seine Kinder, alle, allesamt. Wenn du ins Paradies gelangen könntest, aber mit der Bedingung, alle Menschen müssen in die Hölle, würde jeder von uns sagen, ab in die Hölle mit ihnen. Hauptsache ich nicht. Allah Azza wa Jal sagt, يُوَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. Der Übeltäter hätte es gern, wenn er sich von der Strafe jenes Tages loskaufte mit seinen Söhnen und seiner Gefährtin und seinem Bruder und seiner Familie, die ihn aufgenommen hat, und allen, die auf der Erde sind. Er wünscht, dies möge ihn hierauf retten. Yawm al-Qiyamah wird dir keiner helfen. Und deswegen alle schlechten Freunde, die dich zur Sünde animieren und auffordern, die werden dir Yawm al-Qiyamah nicht helfen. Du kannst nicht Yawm al-Qiyamah sagen, oh Allah, er hat mir gesagt, ich soll sündigen. Jeder ist für sich verantwortlich. Und deswegen rette sich, wer kann, heißt die Devise. Und deswegen muss der Muslim, wenn er diesen Adhan hört, muss er sich daran erinnern, Junge, es gibt einen Tag, an dem werde ich gerufen. Und an dem werde ich keinen Menschen mehr kennen. Weder meinen Vater, noch meine Mutter, noch meine Kinder, noch meine Verwandten. Und an diesem Tag wird mir nichts helfen, außer die Niederwerfung vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das lässt den Menschen natürlich umso sehr sich freuen darauf, dass er nochmal die Chance bekommen hat in seinem Leben, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Was wünscht man sich in diesem Moment, Yawm al-Qiyamah, wenn man gerufen wird? Was wünscht man sich in diesem Moment mehr, als ein Gebet zu verrichten? Ein Gebet verrichten zu dürfen, um die Gnade Allahs zu erlangen, ohne die am jüngsten Tag kein Mensch gerettet werden kann? Sicherlich empfindet der Muslim das kommende Gebet als hervorragende Gelegenheit, sich von den Sünden zu reinigen und seinen Herrn zu bitten, ihn recht zu leiten und sein Herz zu heilen. Allah Azza wa Jalla sagt, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. An dem Tag, da weder Besitz noch Söhne jemanden nützen, außer wer zu Allah mit heilem Herzen kommt. Und damit ist Al-Adhan eine wunderbare Gelegenheit für das Herz, Demut zu empfinden. Wer bei der Gebetswaschung, beim Adhan, bei den nächsten Punkten vor dem Gebet schläft, wer da nicht sein Herz aufweckt, der wird dann, wenn er Allahu Akbar sagt, noch nicht bereit sein für die Demut. Und deswegen wird er auch dieses Gebet nicht genießen. Jeder, der das Gebet genießen möchte, der immer und immer wieder beten möchte, der einen Drang empfinden möchte zum Gebet, der süchtig nach dem Gebet werden möchte, muss vor dem Gebet sich vorbereiten. Ohne diese Vorbereitung klappt es nicht. Eine weitere Voraussetzung für das Gebet ist die Bedeckung des Körpers. Satrul Awra. Das Gebet ist nur dann gültig, wenn dabei der Körper bedeckt wird. Und da wir in diesen Vorträgen nicht über Al-Fiqh reden, werden wir jetzt nicht näher eingehen, was denn bitteschön die Aura ist. Das kann man in den Fiqh-Büchern dann noch einmal lesen. Uns geht es darum, wie kann ich das Bedecken meines Körpers nutzen, um meinen Iman zu stärken? Wie kann ich mein Herz vorbereiten auf das Gebet, dass es demütig wird, dass es sich schämt vor Allah, dass es Allah fürchtet, durch die Tatsache, dass ich mich bedecke. Und zwar kommt der Muslim wieder einmal überlegt, wenn er sich die Kleidung anzieht. Heute hat sich jeder gekleidet und ist aus der Wohnung rausgegangen. Und jeder hat geguckt, dass seine Kleidung sauber ist, dass seine Kleidung gut riecht, dass seine Kleidung nicht zerknittert ist. Und wenn sie zerknittert ist, dann geht man und bügelt es, und wenn es sein muss, 5000 Mal. Und dann schaut man sich die Schuhe an und man poliert sie und so weiter und so fort. Was ja nicht haram ist, walillah alhamdu wal minna. Aber das Problem dabei ist, liebe Geschwister, dass wir nur an unser Äußeres denken. Es ist ja nicht schlimm, schön zu sein. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah ist schön und liebt die Schönheit. Wir Muslime lieben Schönes. Aber, und deswegen lieben wir Allah, weil er der Schönste ist, subhanahu wa ta'ala, möge Allah uns erlauben, ihn zu sehen, yawm al-qiyam. Aber es darf nicht sein, dass du nur über dein Aussehen oder deine Kleidung nachdenkst und nicht über dein Herz. Der Muslim, wenn er sich bekleidet, erinnert sich an seine Sünde. Und er fühlt sich entblößt vor Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil Allah kennt ihn in- und auswendig. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was er tut. Er weiß, was er sagt. Noch mehr, er weiß sogar, was er denkt. Deine Gedanken sind offenkundig für Allah subhanahu wa ta'ala. Die einzigen, die nicht wissen, wer du tatsächlich bist, sind deine Mitmenschen. Ansonsten, Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wer du bist. Jeder, der sich kleidet, darf nicht denken, dass er ein anderer Mensch ist. Kleider machen Leute, ist bekannt. Aber nicht im Islam. Kleider machen keine Leute. Wenn diese Leute wissen, dass es jemanden gibt, den wir nicht reinlegen können durch unsere Kleidung, durch unser Aussehen, durch unser öffentliches Auftreten, denn Allah subhanahu wa ta'ala kennt das Verborgene. Er weiß, was du denkst. Er weiß sogar, was du in der Zukunft denken wirst. So bloßgestellt bist du vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aber Allahu jalla wa ala, gütig wie er ist, subhanahu, gnädig wie er ist, jalla wa ala, barmherzig wie er ist, subhanahu wa ta'ala, hat uns ein Tuch als Schutz gegeben, damit wir vor den Menschen nicht bloßgestellt werden. Das muss der Betende sich vor Augen halten. Stell dir vor, du kommst in die Moschee und jeder weiß, was du heute getan hast an Sünde. Jeder weiß es. Es steht an deiner Stirn, auf deiner Stirn. Er hat vorhin auf dem Marktplatz die unbekleidete Frau angeschaut. Zum Beispiel. Er hat vorhin seine Mutter beleidigt und ist raus in die Moschee zum Dars. Masha'Allah, la quwwata illa billah. Er hat vorhin gelästert. Stell dir vor, das alles ist klar und jeder kann das sehen. Wie würdest du dann beten vor diesen Menschen? So als ob du der beste Muslim wärst auf dieser Welt? Sicherlich nicht, sondern du wirst dich zutiefst schämen. Du würdest dir wünschen, diese Menschen wären gar nicht erst da. Und das musst du bedenken, wenn du dich kleidest. Dass du die Menschen reinlegen kannst, aber nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla sagt, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُ مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Und mit keiner Angelegenheit befasst du dich und nichts verliest du davon an Koran und keine Tat vollbringt ihr, ohne dass wir über euch Zeugen sind, wenn ihr euch ausgiebig darüber auslasst. Und es entgeht deinem Herrn nicht das Gewicht eines Stäubchens, weder auf der Erde noch im Himmel, und nichts Kleineres als dies oder Größeres. Es gibt nichts, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Das heißt, dadurch, dass man sich kleidet, erinnert sich der Mensch, dass er eigentlich entblößt ist. Und zwar seine Sünden offenlegen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen noch einmal, dieses Schamgefühl ist das A und O für die Demut vor Allah subhanahu wa ta'ala. Sich zu schämen, sich, also dieses Gefühl zu haben des Herzens, ich schäme mich vor Allah. Wie komme ich dazu? Indem ich mich an die Sünden erinnere. Ich muss wissen, wer ich bin. Und die Katastrophe ist natürlich, wa alaikum salam, dass man sich so lange anlügt, dass man gut sei, bis man es tatsächlich glaubt. Ich bete doch, ich faste doch, ich mache doch die Sunna. Und was ist mit den Sünden, die du tagtäglich machst? Es gibt keinen, der keine Sünde macht, außer die Propheten und Gesandten. Und deswegen müssen wir uns schämen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und so waren As-Salafus Salih, unsere Vorfahren von den Gläubigen, von den Sahaba und den Tabi'in. Muhammad ibn Wasi' rahimahullah ta'ala sagte, wenn die Sünden einen Geruch hätten, könntet ihr nicht neben mir sitzen. Das sind großartige Gelehrte. Die haben sich nicht gesagt, was willst du eigentlich neben mir? Geh erst mal lernen, wer bist denn du? Nein, nein. Sondern sie haben dies gewusst und haben dies auch erklärt den Leuten. Denkt bitte nicht gut über mich. Ich bin nicht der, den ihr glaubt zu kennen. Das bedeutet natürlich nicht, dass man sich selbst bloßstellt und selbst sagt, was für Sünden man hat, damit die Menschen auch schlecht über einen denken. Nein, nein. Es ist verboten, die eigenen Sünden preiszugeben und den Leuten zu erklären. Warum? Weil dadurch würden ja einige Tipps und Ideen mitbekommen, wie man sündigen könnte. Wenn jemand sagt, ja, ich habe dies und jenes gemacht und dann habe ich das gemacht und darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Und dann macht er die Sünde auch. Und deswegen gilt das Gebot im Islam, sündigst du, behalte es für dich. Und deswegen, es gibt viele, die sagen, ja, als ich noch kein Muslim war, als ich in der Jahiliyya war, das geht überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht erlaubt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wird Yawm al-Qiyamah den Menschen an die Sünden erinnern. Und er sagt ihm, kennst du diese Sünde? Und dann sagt der Mensch, ja, o mein Herr. Kennst du diese Sünde? Und er sagt, ja, o mein Herr. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich habe sie versteckt, also ich habe dich nicht bloßgestellt im Diesseits und ich werde sie dir heute vergeben im Jenseits. Das ist der Lohn für denjenigen, der gesündigt hat, es bereut hat und es nicht bekannt gegeben hat. Das heißt, er bereut zutiefst, dass er gesündigt hat. Er kann es nicht bestreiten, aber er bereut es. Aber er ist nicht zu den Leuten gegangen und er hat ihnen nicht gesagt, Jungs, wisst ihr was? Und ich habe diese Sünde getan und jene Sünde getan. Es gibt sogar Leute, die prahlen damit, dass sie sündigen. Möge Allah uns davor bewahren. Die nächste Voraussetzung und Bedingung des Gebets ist das Richten zur Qibla, zur Gebetsrichtung. Auch hier geht es uns jetzt nicht um die islamrechtliche Seite, Fiqh, wie erkennt man eine Qibla und so weiter, sondern es geht uns auch hier wiederum, wie können wir durch diese Tatsache, dass wir Richtung Qibla beten, wie können wir dadurch unseren Iman steigern? Das ist unser Thema. Auch bei dieser Voraussetzung sollten wir uns nicht nur mit dem Körper begnügen, ohne die Lage unseres Herzens zu beachten. Wie oft behauptet man, in Richtung Mekka zu stehen, wobei das Herz andere Richtungen bevorzugt? Die Frage also ist, wo ist dein Herz? Wo ist dein Herz? Im Gebet. Es gibt viele Menschen, zum Beispiel sie wollen in die Moschee, dann legen sie aber ihr Herz vor ihr Fernsehen, bleib mal ruhig liegen, und dann gehen sie als Leiche in die Moschee, und sobald sie Allahu Akbar sagen, wundern sie sich, warum denke ich über die Weltmeisterschaft? Warum denke ich über den Film? Warum denke ich über die Serie? Ja, ganz einfach, weil dein Herz ist nicht in der Moschee. Dein Herz ist gerade vor deinem Fernseher. Der andere, der legt sein Herz in sein Auto. Pass auf, nicht, dass ein Kratzer da kommt. Er geht dann als Leiche zum Gebet, auch wenn es daheim ist oder in der Moschee ist oder egal wo. Worüber denkt er dann? Er denkt über das Auto. Nicht, dass jemand da das Auto anfährt, nicht, dass jemand es einen Kratzer macht, nicht, dass jemand einen Reifen platt macht. Warum? Weil sein Herz nicht anwesend ist. Sein Herz steht nicht Richtung Qibla. Sein Körper schon. Er sagt Allahu Akbar. Und schön die Hände Richtung Qibla. Schön die Füße Richtung Qibla. Aber was ist mit deinem Herzen? Und die allerbesten sind ja diejenigen, die alles, mashallah, Sunnah, Sunnah, und sich lustig machen über diejenigen, die vielleicht diese Sunnah noch nicht gelernt haben, vielleicht noch nicht so weit sind, die Sunnah umzusetzen. Sie machen sich lustig, obwohl ihre Herzen selbst sich noch nie Richtung Qibla gestellt haben. Und deswegen musst du dir die Frage stellen, mein Herz während dem Gebet betet welche Richtung an? In welche Richtung? Richtung Dunya oder Richtung Allah subhanahu wa ta'ala, Richtung Qibla. Und dazu gehört natürlich, dass der Mensch sich nicht mit dem Kopf rechts und links abwenden soll und schauen soll. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ. Allahu Akbar. Wenn ihr nun betet, dann wendet euer Gesicht nicht ab, denn Allah richtet sein Gesicht seinem betenden Diener zu, solange er sich nicht abwendet. Und jetzt brauchst du eine Dosis richtige Aqida nach Ahlus Sunnati wal Jama'a. Weil wenn du keine richtige Aqida hast nach Ahlus Sunnati wal Jama'a, kannst du mit diesem Hadith nichts anfangen. Wenn jemand nicht weiß, wie die Eigenschaften Allahs Azza wa Jal zu verstehen sind, wenn jemand die Eigenschaften Allahs leugnet, nein, er hat kein Gesicht, er hat keine Hände, nein, er... Wie willst du dann diese Ahadith verstehen? Wie willst du dann dein Gebet genießen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr nun betet, dann wendet euer Gesicht nicht ab, denn Allah richtet sein Angesicht seinem betenden Diener zu, solange er sich nicht abwendet. Und die Erläuterung bi'idhnillah dieses Hadiths machen wir inshallah das nächste Mal. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.